Heute geht es weiter mit unserer Predigt, der Aufstieg und der Fall von dem Teufel. Praise the Lord. Halleluja. Listen, if I did not call your name, you are part of the children of God. Amen. Also es geht nicht darum, dass ich, wenn ich nicht alle Namen nenne, heißt ich, dass ich mich nicht bei allen bedanke. Yeah, also ich bedanke mich bei jedem, der mich mal gegeben hat. You all, you are all blessings for Christ. Amen. Even your spending time here. People are spending this time to make money. Amen. We are here yesterday celebrating Christ. Wir waren hier gestern, haben Christus gefeiert. And we are still able to sit down here today. Sind wir in der Lage, heute wieder hinzukommen. Some of us slept 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. Einige von uns sind 3, 4, 5 Uhr. Amen. My daughter here. Virginia. Virginia. Praise the Lord. You wrote it here. Praise the Lord. She's able to even to be here today. I'm happy for you. I'm happy. Continue with Jesus. You understand? Don't never be tired of him. Continue to pray for her. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No, I'm surprised to see you today. Ich bin echt überrascht, dich heute hier zu sehen. Because you know, I said it that God sometimes seems surprised of our attitude. Ich habe eben auch darüber gesprochen, dass wir manchmal Gott sogar überrascht mit unseren Entscheidungen. Entweder wie wir ihm nicht vertrauen. If Abraham could have just 5 ways to trust God. Wenn Abraham 5 Worte hatte, um Gott we zu vertrauen. Have millions upon millions. Wir haben heute so viele Millionen von Worten versprechen und wir können nicht vertrauen. Wir zweifeln dennoch. The circumstances is still telling us. Die Situation. Even we hear the voice of circumstances more than his own voice. Wir hören immer noch auf die Stimme der Situation mehr als auf die Stimme von Christus. Amen. Amen. So also I'm surprised that because yesterday when she was leaving after embracing her, I wanted to ask, will you be here tomorrow? I said, let me know, just leave her. Maybe she will not, because I knew, you know, the natural people's mentality. Mentalität der natürlichen Menschen. I have to be, I'm tired. Ich bin müde. You are never tired before Christ. Aber für Christus sind wir allow nicht him to be your strength. Wir lassen zu, dass er unsere Kraft ist und Amen. Unsere Ausdauer ist. Amen. We are tired. Amen. Amen. You just say go to a work, a job that they will pay you 1,000. You will not be tired. Aber wenn man halt sagt, mach eine Arbeit für 1,000 Euro, dann bist du auf 20 Stunden. Dann rennst du. You will run. Alltag. Just one day. If even you did not sleep all through, you have not slept in your life. Jesus can pay more than any boss. Aber Jesus kann mehr zahlen als irgendein Chef. Your coming here is no joke at all. Zu hier hinkommen ist nicht vergeblich. Amen. He values it so much. Das. The Lord sees it der so Herr much. Sieht das. It's no joke to come here. He knows what it is. Er weiß, was es ist, hinzukommen. You know, in Africa it's common. In Afrika sind, but here, ist es normal. To say aber Jesus is number one, it's not common. Sagen, Jesus ist Nummer eins, and ist he values it. Üblich, und er schätzt das. Because until you see him as number one, you will not even be here. Amen. What is this? Yeah, for the two of them, please, brethren, we should pray. Continue to pray for them. Because immediately you are newly born into Christ, there's a real war. There's a real war. And that is true. If you really are born into Christ, there's war. Wenn man in Christus neu geboren ist, dann herrscht ein Krieg natürlich, weil du jetzt auf der gegnerischen Seite jetzt bist. Du bist ja nicht mehr bei der Seite des Teufels, sondern du bist jetzt auf der gegnerischen Seite und deswegen wird er dich halt auch angreifen. If you go to Hebrew, it's in Hebrew 10. Okay. Let's go to Hebrew 10. What Papa just said is in Hebrew 10. Okay, Hebrew 10, verse 32. Isabel called to remembrance the former days, in which after you were illuminated, you endure a great fight of affliction. Hebräer 10, Vers 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leid verbunden war. Once you accept the truth, there's always a fight. It's immer ein Kampf. It brings it come with fight. Otto, how? Everything will be, Satan will want to touch everything. Your health, so many things will start to happen. That's why if you read Matthew 13. Wenn wir Matthäus 13 lesen, talks about it also. Da geht es auch darum. You know, the sower sowed the word. Der Seher, der das Wort sät. And then, you know, it fell in different in four places. Diese Samen, four ground. Vier verschiedene Böden fallen. Amen. You know, it's not without a fight. Es ist nicht ohne Kampf. Praise the Lord. And we are not to give up. Wir dürfen nicht aufgeben. Praise the Lord. Hallelujah. So today we will continue with our message, which is the rise and the fall of Satan, the devil. Amen. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft über den Aufstieg und den Fall Satans. The Lord wants us to know him. Der Herr möchte, dass wir ihn kennen. Amen. As a loser. Als ein Verlierer. He has been defeated. Denn der Teufel wurde besiegt. He's a loser. Er ist ein Verlierer. Amen. And that alone, you know, once he comes, you can see him as a loser, he's finished. Also selbst wenn er kommt, dann, und du weißt, dass er ein Verlierer ist, dann ist es vorbei mit seinen Werken. Amen. We will also go to Ezekiel 28. Let's just go there now. Amen. Amen. Ezekiel 28. Ezekiel 28. We have most of our message there. Amen. Ezekiel 28. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 12. Verse 12. It says, Son of man, king, take up a lamentation upon the king of Tyros, and say unto him, Thus said the Lord God, Thou sailest up the sun, full of wisdom and perfect in beauty. Praise the Lord. Hallelujah. Here is telling us that Satan was full of wisdom. Hier steht, dass der Teufel voll von Weisheit war. And he was perfect in beauty. Und er war vollkommen in Schönheit. Amen. Amen. Was so beautiful. Er war so schön. Amen. Amen. Full of wisdom. Voll von Weisheit. No wonder he have a lot of followers today. Warum ist er viele Nachfolger hatte? Because to have a lot of followers, you have to use wisdom. Und viele Nachfolger zu haben, brauchst du Weisheit. Amen. Du brauchst ein System. The wisdom of this world. Die Weisheit dieser Welt. If you look at churches today, du die Gemeinden heutzutage, pastors use the wisdom of this world. Pastoren nutzen die Weisheit dieser Welt. A lot. I don't go to the wisdom of this world. Aber ich gehe nicht zur Weisheit dieser Welt. I listen, I follow the wisdom of Christ. Ich folge der Weisheit von Christus. Amen. Amen. The wisdom of this world is how many people do you have in the church? Die Weisheit dieser Welt ist, wie viele Leute sind in deiner Gemeinde? How big is the church? Wie groß ist die Gemeinde? How many, you know, how many branches? Wie viele Tochtergemeinden gibt es? Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Satan was full of wisdom. Der Teufel war voll von Weisheit. The wisdom is used to deceive Eve. In dieser Weisheit hat er Eva betrogen. He used wisdom to deceive Eve. In dieser Weisheit hat er sie getäuscht. That same wisdom is still using it on you today. Und diese gleiche Weisheit nutzt er auch noch, um dich zu täuschen. That you look at age, you look at time. Dass du auf dein Alter schaust, dass du auf deine Zeit schaust. Der Teufel nutzt seine Weisheit. That is the power of the wisdom of Satan. Das ist die Kraft seiner Weisheit. Amen. You use Christ's wisdom. Aber wir müssen die Weisheit von Christus nutzen. Amen. In 1 Corinthians 2, 1. Korinther 2. Paulo, the writer, talks about the different. He said there's a difference between the wisdom of God and the wisdom of man. Es gibt einen Unterschied zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit von Menschen. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, the natural people, they know how to use the wisdom of Satan. very well. Der türkischen Leute, sie wissen, wie man die Weisheit des Christus. My God, children, they don't know how to use the wisdom of Christ. Sie wissen nicht, wie man die Weisheit des Christus benutzt. Praise the Lord. Hallelujah. They don't know how to use the wisdom of Jesus Christ. Sie wissen nicht, wie man die Weisheit. Christ is our wisdom. Christus ist unsere Weisheit. 1 Corinthians, yes. Amen. Amen. 1 Corinthians 2. If you look at 1 Corinthians 1, it talks about the wisdom of Christ also. 1 Corinthians 1. 1. Korinther 1 geht auch um die Weisheit von Christus. Let me see where to read from. Let us read from verse 17 of 1 Corinthians 1, first of all, before we go to the 1 Corinthians 2. Amen? Amen. He said, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. If you look at churches today, full of the wisdom of this world. Voll von der Weisheit dieser Menschen. Amen. Dieser Welt. They are using that's the wisdom of Satan. Das ist die Weisheit des Teufels. They use it to bring people into church. Und sie nutzen diese Weisheit, um Menschen in die Gemeinde zu bringen. Und auch um diese Leute in der Gemeinde zu halten. You know, here Paul said, I am sent. He said, Christ sent him. Paul sagt, ich wurde gesandt. And if you are sent, you are just a messenger. Wenn du geschickt wirst, bist du einfach nur ein Bote. There are things he sent you to do, not all things. Und es gibt Dinge, wozu dich geschickt hat. I am sent. Ich bin geschickt. He sent me, Christ sent me. Christ hat mich geschickt. Yeah, he has his own job, I have my own job. Er hat seine eigene Aufgabe und he ich sent Aufgabe. Me to do things. Er hat mich geschickt, Dinge zu tun. Amen. He did not send me to have 1,000 people. How many people? He sent me to preach the gospel. That's all. How many people should not be my business? Zusammenzurufen und I don't know if somebody is getting. Ich soll auch nicht um die Anzahl der Leute gehen, die mir zuhören, sondern ich soll einfach das tun, was er mir gesagt hat, nämlich sein Wort verkünden. Praise the Lord. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. The preaching of Christ is the power of God. So which means when you are listening to the message of Christ, you are receiving power. Yeah. You know, you are coming here, you are receiving power. Als wir hinkommen, wir empfangen damit Kraft. Sitting down, listen to Christ. Sitzen und Christus zuhören. His words come, you know, he said, it is the power of God. That is the word of Christ. Das Wort von Christ's word. No wonder he said, my word, the word that I speak unto you, their spirit, their life. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Amen. The old word is not full of power. Or it's not spirit, it's flesh and blood. Das alte Wort ist nicht voll von Kraft, es ist the word from Moses. Die Worte von Mose. It's not Fleisch und Blut. There's no power da in it. Da ist keine Kraft hinter. That's why under law you are powerless. Sie unter dem Gesetz sind wir kraftlos. Satan will beat you. Der Teufel wird dich schlagen. Because you are a servant. Weil wir ein Knecht dann sind. Under grace you are a son. Aber in der Gnade sind wir Söhne. What belongs to your father belongs to you. Was unserem Vater gehört, gehört uns. Amen. Amen. But it is written, I will destroy the wisdom of the wise. The wisdom of the wise. Do you see something there? The wise they have their wisdom. Yeah. Amen. Yeah. And lots of pastors, they use it. Viele Pastoren they say, use wisdom, use wisdom. They are not talking about the wisdom of Christ. Setz doch deinen Verstand ein, aber es geht nicht mehr in Verstand. Is somebody getting it? It's not just wisdom, use Christ. Wir sollen nicht unsere Weisheit nutzen, wir sollen Christus nutzen. And we bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? The wisdom of this world is die Weisheit foolish. Dieser Welt ist Torheit, ist Dummheit. Amen. Amen. If you look at it today, that is what people use. They reject that of Christ completely. Die verweigern das von Christus vollkommen. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. By the natural wisdom, you can never know God. Durch die natürliche Weisheit kannst du Gott nicht kennen. You cannot even stand in His presence. Du kannst noch nicht mal in seiner Gegenwart stehen. Amen. Amen. Because it is evil before Him. Es ist böse vor ihm. Is somebody getting it? Yeah. He pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. What they call foolishness. You know, my daughter here preached to Virginia. Meine, my daughter Virginia is also here today. Meine Tochter hat zu Virginia gepredigt und deswegen ist sie heute hier. And my other daughter, du said the word. Ella. Ella. If I want to remember her name, I always go to Juicedo. Praise the Lord. Amen. You know, what they call foolishness of preaching. Was sie die Dummheit der Welt, des Predigens nennen. That's why it takes Christ for somebody to believe. Damit jemand glaubt. Because people will say it's foolishness. Die Leute werden sagen, es ist Dummheit. I thank God they did not see it that way. Ich danke Gott, dass Ella und Virginia das nicht als Dummheit gesehen haben. It's not believing even Susie, but believing dass Jesus Susie Christ. Glaubt, sondern dass sie Jesus Christus geglaubt haben. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block. And unto the Greeks foolishness. Yeah, today. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Verse 24 says, Christ is the power of God and is the wisdom of God. In 24 steht, dass Christus die Weisheit und die Kraft Gottes ist. Ja, stimmt. Aber ich wollte nur sagen, dass ich finde es halt krass, dass als wir eben gelesen haben, dass die Weisheit dieser Welt Dummheit ist, ja, habe ich mir so gesagt, wie kann man sowas eigentlich sagen? Weil guck mal, was die Weisheit dieser Welt eigentlich alles macht. Ne? Man hat Handys, man hat Fernseher, Laptop, Autos macht die Weisheit dieser Welt. Die Weisheit dieser Welt hat sogar dafür gesorgt, dass Leute ins All fliegen können. Ich habe darüber nachgedacht. Aber da dachte ich mir, krass, warte mal kurz. Die Weisheit dieser Welt ist aber nicht weise genug, um zu erkennen, dass nur Jesus Christus allein die Lösung exactly ist. Und deswegen ist sie wieder dumm. Wisst ihr, was ich meine? Weil sie nicht weise genug ist, um zu erkennen, dass nur Jesus der einzige Weg ist. Das checken die nicht. Alles andere meinen die zu verstehen. Mhm. Aber das Wesentliche, das Wahrhaftige, was sie eigentlich verstehen müssten, wollen sie nicht verstehen, können sie nicht verstehen. Und deswegen ist die Weisheit dieser Welt immer noch dumm im Vergleich zu Christus. You know, the wisdom of this world. A lot of things, through that their wisdom, they have decided to make. Like Jesus said, I'm coming. Okay. Like Jesus said, he said, you know the weather when it's going to rain. Yeah. You know when it's going to rain. But you don't know that I'm the Savior. Ja, Jesus hat sogar zu den Leuten gesagt, ihr seid so schlau, dass ihr wissen könnt, ob es morgen regnet oder übermorgen schneit, aber ihr könnt nicht erkennen, dass der Sohn Gottes heute hier ist, um zu retten. Praise the Lord. You cannot see that I am the Savior. Without me, you are zero. Dass ich der Retter bin, dass ihr ohne mich nichtig seid. Yeah. That goes again to this division that there's a wisdom of God and the wisdom of the world. Ja, das zeigt mir, es gibt einen Unterschied zwischen der Weisheit dieser Welt und der Weisheit von Christus. Very important that we don't know it. That means also, if you are looking for money, not through Jesus Christ alone, you can see that can also give you, you know. Das zeigt auch, dass halt diese ganzen Dinge, wo hinter Menschen her sind, Geld, das ist nicht nur bei Jesus, sondern auch der Teufel kann dir diese ganzen Sachen geben. Er nutzt die auch. If I'm looking for money, I don't need to start ministry. Wenn man nach Geld sucht, muss man nicht eine Gemeinde öffnen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Look at the richest people today. They don't have Jesus Christ. Die reichsten Leute der Welt an. Amen. Praise the Lord. So it's not. You can see that you don't even need to come to him to have money. So man kommt nicht zu ihm wegen Geld. Or to have husband, to have children. Zu heiraten, Kinder zu haben. Leute heiraten und haben auch Kinder ohne Jesus. Google it. Go to Google. Geh ins Internet und dann findest du die Sachen, die du willst. People will line up. Und Leute werden Schlange stehen. Praise the Lord. Amen. Amen. Ah, it is that of Christ that is faithful. Aber das von Christus, das ist wahrhaftig. Amen. Amen. And you are to be, you know, you are to thank you for somebody that is able to hold on to Christ. Wir sollten uns bedanken für die Menschen, die Christus festhalten. And say, it is your way, Lord. Und sagen, es ist your way is my way. Dein Weg ist mein your Weg. Your time is my time. Deine Zeit ist your meine system Zeit. Is my dein system. Dein System ist mein System, Herr. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I thank God for those that are able to hold on to ich danke dem Herrn für die Menschen, die festhalten. That we never go through anything through with the world system. Die das Weltsystem nicht annehmen. The wisdom of this world. Die und die Weisheit dieser Welt. Problems. Festhalten und nutzen, um ihre Probleme zu lösen. Allow Christ to be the solution. Lass zu, dass Christus die Lösung bleibt. You can solve one problem and open the door for hundreds of problems to come in. Du kannst eine Tür öffnen, um ein Problem zu lösen, aber damit öffnest du die Tür für wieder andere Probleme. You solve one problem. Du löst ein Problem. You know, when you dig hole, wenn du ein Loch ausgräbst, cover a hole. Um ein anderes Loch zuzugraben. The hole that you just dig. Aber du hast da ein Loch hinterlassen. Und das muss auch wieder geschlossen werden. Amen. And that digging hole is never, it's not good. There's no end to it. Because solving problem, there's no end to solving problem. Graben und zugraben werden. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 25. He said, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. If I am weak, I am stronger. Wenn ich schwach bin, bin ich stärker. Amen. If I'm even crying, I'm stronger. Wenn ich weine, bin ich stärker als jeder Mensch. Praise the Lord. Hallelujah. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Praise the Lord. Hallelujah. If they are looking, you know, if Jesus is looking for wise men in this Jesus world to call, I will not be qualified. Weisen Leuten suchen würde, um für ihn zu repräsentieren. Not the scientist. Wäre ich nicht dabei. Wenn er nach Wissenschaftlern, Professoren suchen würde. Professor, Doktor, some people have gone to the moon. And so those that oder Physiker, all diese Leute. Amen. Ah. If you my son here know what it is. Doctor. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I will not be qualified. Ich qualifiziert, can you see why I'm qualified? Die Voraussetzung wäre für ihn. Because it is not about the wisdom of this world. Aber ich bin qualifiziert, weil es nicht um die Weisheit dieser Welt geht. Those the world call foolish. Es geht um das, was die Welt dumm nennt. Amen. That just say, Father. Die aber sagen, Vater. I want to be a vessel for ich you. Ich möchte ein Gefäß sein für dich. Help me to be a vessel for hilf you. Hilf mir ein Gefäß zu sein für dich, Herr. It's not prayer of use me. Nicht zu beten, nutze mich. Amen. It's a prayer of make me usable. Dann hilf mir nutzbar zu sein für dich. Amen. Amen. You don't even know what is in the world. Wir wissen nicht, was in der Welt ist. Don't know how strong Satan, how strong he is. Wir wissen nicht, wie stark er ist, der Teufel. Amen. The Bible call him the God of this world. Wie wir nennen ihn Gott dieser Welt sein. He call him principalities and power. Herrschaften und Gewalten. He call him the old serpent. Er ist die alte Revelation Schlange. Revelation 12. The old serpent. Die alte Schlange. Amen. Amen. Though he has been defeated for you. But he's still there. Er wurde besiegt, aber dennoch sind seine Lügen immer noch da. His lies are everywhere Seine today. Lügen sind immer noch überall. They are more in the church than even outside. Sogar in der Kirche sind sie sogar viel zähliger. Outside they don't even want to believe in. Denn die da draußen wollen nicht, wollen eh nicht glauben, aber die in der Kirche. Praise the Lord. But God has chosen the foolish things, verse 27, of this world to confound the wise. And God has chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. And best things of the world. Can you see things? You know, God, you know, that's how he started with me. So hat er angefangen bei mir. He started revealing things of this world and things of his own world. Er hat mir angefangen zu erklären, dass es Dinge gibt, die nach dieser Welt laufen, Dinge gibt, die nach seinem Königreich laufen. I did not hear it from any pastor. Das habe ich von keinem Pastor gehört. It came directly from the Holy Spirit. Das kam direkt vom Heiligen Geist. Sometimes when I'm sleeping, manchmal, wenn ich schlafe, he will just be speaking to me. The different, he said, two worlds on earth. Zwei Welten auf Erden. He said his own world and the natural world are two different worlds. Die natürliche Welt sind zwei verschiedene. He said Satan is the god of the natural world. Yeah. Denn der Satan ist der Gott der natürlichen. He is the god of the you know, Christ is the god of his own world. Christus ist der Gott seiner eigenen Welt. Satan controls the natural world. Der Teufel kontrolliert. He controls your value, what you value. He controls your thought. The five says everything, you know, the system. But Christ has his own thought, his own value, his own system. That is how he started revealing things to me. Praise the Lord. He said his own joy is different from the joy of this world, the natural joy. Er hat angefangen zu erklären, dass seine Freude anders ist als die Freude dieser Welt. He said his own peace is not the same as that of this world. Genauso, dass sein Frieden nicht der Frieden dieser Welt ist. He said the peace of this world, you have husband, you have children, you have der Frieden dieser Welt ist, you have Mercedes-Benz, Autos, Ferrari, you have a house, you have, you know, you want to buy anything, you don't need to go to, you don't need to fast and pray to have anything, just go to account, or give them card, and pay. That's the peace, what they call joy. Das ist das, was die Welt Frieden nennt. He said, having me is your joy. Aber Jesus sagt, mich zu haben, das ist eure Freude. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. That is how he started. So hat er angefangen, mir Sachen zu erklären. Revealing everything to me. It was then I knew that, yes, he really want me. He really want this ministry to go on. Das heißt, er will wirklich, dass diese Gemeinde weitergeht. Because I was questioning him. Weil ich habe ihn oft eine Frage gestellt. Why should I open ministry? Soll ich eine Gemeinde öffnen? Churches are everywhere. Überall gibt es auch Gemeinden. But they don't need any other church. Man braucht nicht mehr Gemeinden. Amen. The truth is aber not die Wahrheit ist nicht überall. Amen. The truth is not the truth is not there at all. Die Wahrheit ist eben nicht überall. The wisdom of this world is aber dafür überall. You see churches so much. Und Amen. Die Gemeinden ist das sehr weit verbreitet, diese Weisheit. Der Praise Welt. The Lord. Halleluja. Then in verse 28, he said, "Our best things of this world." And things which are despised had God chosen, yea. And things which are not, to bring to naught things that are. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see why I am qualified? From zero to hero. Amen. Amen. Amen. From zero. Amen. Amen. And that, you know, when the Lord, when this message is coming, I just say, Father, you are so wonderful. Amen. Des Herrn höre, it's good to know him. Es gut, Jesus it's good kennen. To have him. Es gut, ihn zu haben. Amen. Amen. Verse 29. That no flesh should glory in his presence. Amen. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Amen. Amen. He is our wisdom. Er ist unsere Weisheit. If you are praying for wisdom, wir um Weisheit bitten. If you are only praying for it, you know, that you not have it in your mind. Dann haben wir das you already have wisdom. Wir Christ haben schon is Weisheit, your wisdom. Denn Christus ist unsere Weisheit. To know him, your mind should know him. unser Verstand soll ihn einfach nur bekennen. That's how the Bible says you should work out your salvation. Es sagt, wie wir sollen unsere Errettung ausarbeiten. Amen. He needs your cooperation for your for you to have to know him in your mind. Damit wir ihn auch in unserem Gedanken kennen. Spirit, soul and body. Geist, Körper und Seele. You are a spirit. Du bist ein Geist. You have a soul. Du hast eine Seele. And you live in a body. Du lebst in einem Körper. And these three matters a lot. Das, diese drei sind wichtig. Amen. Mm-hmm. And you know, election, two against one. Amen. Bei einer Wahl, zwei gegen einer. If you are saved in your spirit, wenn du errettet bist, and your soul is not saved, in deinem, wenn du gerettet your body bist, will not Geist, be saved. Wenn du errettet bist in deinem Geist, aber nicht errettet bist in deiner Seele, dann wirst du auch nicht errettet sein in deinem Fleisch, weil dein Fleisch, weil deine Seele gegen dich arbeiten wird. And Satan will still be winning. Und der Teufel wird immer noch gewinnen. But if you are saved in your spirit, wenn du errettet bist in deinem Geist, and your soul is saved, your thought, deine Gedanken Christ, sind auch errettet, weil sie Christus sind. Deine Gedanken sind errettet, indem du deinen Fokus auf Christus hast. For your soul to be saved, me Christ, the same Christ in your spirit should come to your soul. Wenn deine Seele errettet ist, lässt es zu, dass der Christus, der deinen Geist one errettet of the reasons hat, why we come to this auch church. Deine Seele errettet. While we preach, we listen deswegen to Christ. Deswegen kommen wir zur Gemeinde und hören Christus zu. Once you are born again, your spirit sind, is Christ 100%. 100% ist Christus. That's your soul. Aber deine Seele. Amen. Amen. It has to be two against one. Es muss zwei gegen einer sein. Amen. If not, Satan will still be beating you. Sonst wird der Teufel dich immer noch weiter schlagen. Amen. In verse 30, but of him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Amen. Amen. If you read that of chapter 2, Paul also talked about wisdom a lot. Wenn wir auch in Kapitel 2, nach Kapitel 2 gehen, hat Paulus auch sehr viel über Weisheit gesprochen. He said, I, brethren, when I came to you, I came not with excellency of speech. 1. Korinther 2, Vers 1. Or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Praise the Lord. Hallelujah. I did not come with, you know, accent, you know, good English, good Dutch. Mit gutem Englisch und gutem Deutsch gekommen. You know, big words. Mit großen Worten. You know, if a professor is speaking, he will even speak more than me. Wenn ein Professor spricht, wird er mehr als ich reden. I thank the Lord that I'm not the one who's speaking. Aber ich danke dem Herrn, dass nicht ich spreche, sondern Amen. Jesus Christus spricht. Amen. Amen. If a professor is speaking, he is the one speaking. Aber wenn ein Professor spricht, spricht er aus seinem Mund. But if I am speaking, it's Christ that is speaking. Aber wenn ich spreche, spricht Christus durch mich. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What I am speaking. Was if you know if Christ is speaking, if His word is spirit and life. Sein Wort ist Geist und Leben. Amen. If it is professor, it is dead. Yeah. Aber wenn es his word. Aber wenn es von Professoren kommt, von der Weisheit, die von dem Fleisch. Vom Fleisch kommt, ist es tot. It's dead. Es ist tot. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and him crucified. Verse 3. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Because if I am with you, wenn ich bei euch I don't see you, I see Christ. So I am in trembling when I see you. Deswegen is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. If I am before you, I don't see you. If I see you, I will not be in fear. I will not be in trembling. But because of the Christ in you that I see, once I see you, I'm in fear, I'm in trembling. Den ich in euch sehe, bin ich in Furcht und Zittern. Somebody, are you getting yeah. it? Amen. Amen. Amen. You know when you see me, wenn ihr mich seht, you are always in fear, in trembling. Und why? Because of the Christ in me. Christus so also, if I see you, genauso wenn ich euch sehe, I don't know if some reason, are you getting it? Yeah. Amen. If I see you, I'm always in fear and in trembling because of the Christ in you that I see. Wenn Christus in euch, den ich sehe. I believe that I'm speaking to Christ and not to man. Ich glaube, dass ich zu Christus gerade spreche, nicht zu Menschen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That was what Paul said here. So Paulus said that. He said, for I determined, verse 2, not to know anything among you, save Jesus Christ, and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in trembling. Praise the Lord. Hallelujah. Because I see Christ. Weil ich eben Christus sehe. Amen. Amen. And my speech and my preaching, verse 4, was not with enticing words. It's not encouraging words. Es war nicht motivation. Worte. Not the word today, motivation. Diese Welt it's not about motivation. Es geht nicht um Motivation. Motivation is of the flesh. Motivation ist vom Fleisch. You know what? Jesus never used anything of the flesh. He was not after the flesh. But man cannot understand the things of the spirit. That's why sometimes you go to the flesh to help us to understand. Das Geist ist nicht verstehen und deswegen hat manchmal fleischliche Dinge benutzt, damit wir es besser verstehen. When Paul, when John the Baptist was in prison, als Johannes der Täufer im Gefängnis war, he sent two of his disciples to Jesus. Johannes zwei von seinen Jüngern zu Jesus geschickt. Because he taught it, he did not know the period. Er kannte die Zeit nicht, in der er sich befand. And that's why to know the period you are is very, very important. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die Zeit nehmen. To help you to know how to pray. Weil es wird dir helfen, zu wissen, wie du zu beten hast. Because this period is not the period of begging. Weil wir sind nicht in der Zeit des Bettelns. Because this is the period of the song. Das ist die Zeit des that you are now a son. A son does not beg. Und ein Sohn bettelt nicht. Servant beg. Knechte betteln. I don't know if you get it. If you know the period, it will help you a lot. Die Zeit kennt, dann wird dir das helfen. Praise the Lord. Hallelujah. That Jesus told. He did not pet John the Baptist. Jesus hat Johannes den Täufer nicht getröstet. He referred him to the scripture. Er hat ihn verwiesen auf die Schrift. Amen. He did not encourage him. Er hat ihn nicht Mut gemacht. It's an encouragement. What we could have encouraged John the Baptist? Was hat naturally. Johannes den Täufer natürlich could have been, Mut gemacht. You are greater. You are greater than all the prophets. Wenn er zu ihm gesagt hat, du bist größer als alle anderen Propheten. Amen. He just said, go to the scripture. Er hat gesagt, geh in das Wort. And see what is there. Und schau dir an, was dort steht. That when I come, this is what I'm going to do. Dass wenn ich auf diese Welt komme, werden diese compare it to what I'm passieren. Doing now. Und jetzt vergleiche mal meine Werke mit den That's Werken, all. Die da stehen über den Menschen. That's not encouraging word. Das waren keine aufmunternden Worte. Encouraging word could have been about John the Baptist. Aufmunternde Worte wären vielleicht. But Jesus made it to be about him and not about John the Baptist. Johannes ein Täufer gewesen, aber Jesus hat dafür gesorgt, dass es um Jesus geht. Amen. Amen. Dass er seinen Fokus auf Jesus behält. Is somebody getting it? People encourage people. Leute ermuntern andere. With the flesh. It's always about flesh. Es geht immer um sie selbst. I'm here to tell you the truth. Aber ich bin hier, um euch die Wahrheit zu sagen, wer ihr seid. Amen. Amen. It should bring you out of whatever hole you are. Ich sollte dich aus jedem Loch herausziehen. Amen. Amen. The truth is freedom. Amen. Die Wahrheit ist Freiheit. I free you from the bondage of lies of Satan. Die dich von der Gefangenschaft des Teufels frei macht. Praise the Lord. Amen. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Could you see? They say man's wisdom. Menschliche Weisheit. But in demonstration of the Spirit and of power. For your faith should not stand in the wisdom of men. Can you see that the wisdom of Christ is different from the wisdom of men? Ist anders als die Weisheit der Menschen. God gave Satan wisdom. Gott hat dem Teufel Weisheit gegeben. But that wisdom is corrupt. Aber diese Weisheit ist verunreinigt. It's fighting against Christ. Sie kämpft gegen gegen Christus. Is somebody getting it? That wisdom is evil. Diese Weisheit. And that is what people are using today. Aber diese Weisheit nutzt die Leute. Amen. Amen. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, verse 6. nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in mystery. Praise the Lord. Hallelujah. Christ has his own wisdom, which is himself alone. Christ hat seine eigene Weisheit, und das ist er selbst. Even the wisdom, the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. 1 Corinthians 2:8. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. You know, Satan uses his wisdom and allows Jesus to be killed. Der Teufel hat seine Weisheit genutzt und hat dadurch zugelassen, dass as somebody Jesus gets in Jesus wird. That's how you bring problems to God's children. So mit der Probleme zu knacken. Amen. That's how you want to hold your victory. Du willst unseren Sieg festhalten. Amen. Yeah. And you know, he's coming. He's, you know, for set that death really means victory. Aber dieser Tod war Christ Erfolg. Death. Amen. Amen. And that problem really means victory for you. Das Problem ist doch somebody Erfolg getting für dich. It. Amen. Whatever he throws was is victory. Was immer schmeißt, ist Erfolg für uns. He threw death to Jesus. Not knowing to is this victory. Er hat den Tod auf Jesus geschmissen. Are you getting it? Das Sieg ist für he throws things, he throws poverty, Dinge. He throws lack. Not knowing that is victory for God's nicht, children. Sieg ist für Kinder Gottes. You know, a man had, and after having a driver's license, bought a car. Nachdem ein Mann einen Führerschein bekommen hat, er ein Auto gekauft. You know, he was having enough money to buy a car. Er hatte genug Geld, um ein Auto zu kaufen. And in 6 months had an accident and he died. Nach 6 Monaten hat er einen Unfall, ist verstorben. I wish he did not have money to buy a car. Hätte er nicht dieses Geld gehabt, um dieses Auto zu kaufen. He would prefer to have money than, you know, to have money. No, no, that money is dead. Wäre es aber lieber gewesen, I don't know Geld some, zu I haben, don't know. Als im Mangel zu leben. Aber er wusste nicht, woher, wovor der you don't Herr have ihn anything, hat. Praise the Lord. Deswegen, wenn du nichts hast, dann preise if you don't Herrn. Have any money, praise Jesus. Hast, preise his problem is coming to and fro, from here, from one and go to another, praise the Lord. Oben unten kommen, preise den Herrn dennoch. They came to your father to serve and not sie to kam auf, amen. Sie kommen auf deinen Vater zu, damit er sie löst und nicht für dich. Amen. Amen. You are not working to pay bills. Du arbeitest nicht, um Rechnung zu bezahlen. Stop seeing yourself working to pay bills. Dich zu sehen als jemand, der arbeitet, um Rechnung believe zu bezahlen. Believe that you work for Christ's sake. Du arbeitest für Christus amen. Alleine. If you are working to pay bills, you will never stop paying bills. Wenn du arbeitest, um Rechnung zu bezahlen, wirst du niemals aufhören zu arbeiten. Because you are in Satan's territory. Weil du dann im Territorium des Teufels bist. Amen. He said, I gave you power because of me alone. Ich habe dir Kraft gegeben wegen mir allein. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know, maybe we'll go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we are saying, sure, please read. Those places. Amen. Lest euch bitte diese Hausaufgaben durch, die ich euch letztens gegeben praise habe. Praise the Lord. Halleluja. But as it is written, I have no seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man. The things which God hath prepared for them that loved him, but God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. But what man knoweth the things of man, save the spirit of man, which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the spirit of God. Is somebody getting something here? Amen? Amen. Now we have received not the spirit of this world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us. Verse 13. Which things also... We speak not in words, which man's wisdom teaches. Amen? Amen. But which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 14 said, the natural man receiveth not the things of this of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Praise the Lord. Hallelujah. You know Joseph. kennt Josef. In Genesis 39. In 1. Mose 39. Er wurde ein reicher Mensch genannt. Obwohl er nichts hatte. Amen. Amen. Der natürliche Mensch kann das nicht verstehen. Ein Sklave. Naked. Nackt. And about to be bought. Und kurz davor gekauft zu werden. Amen. Amen. It was before the Potiphar, his master. He was going to buy him. Potiphar wollte ihn kaufen. You know, before they buy people then, before man, the naked then, bevor man Leute damals gekauft hat als Sklaven, they cut everything out, so that hat man the Leute nackt auf den Markt gestellt sozusagen, so that the master will see what you want to pay for. Damit die Leute sehen können, wofür sie zahlen. So if you want to buy a dress, you have to you wear it and see if it fits you. Die Leute so also they buy people. Haben so Menschen slave gekauft. Amen. They naked them and see everything they have, so that they know what they are going to pay for. Sie mussten sich alle Körperteile angucken, weil sie halt nicht die Gefahr eingehen wollten, dass sie auf einmal jemanden kaufen, der ein Problem hat, der, oder der krank ist. Praise the Lord. Halleluja. And you know, I'm looking at him. Naturally, he's the poor man. Und natürlich gesehen würde man sagen, er ist der Arme in dieser Situation. Ayubi hat gesagt, er war ein wohlhabender Mensch. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Mm-hmm. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. We belong to the spiritual world. Wir gehören zur geistlichen Welt. Amen. Amen. Learn to be there. Lerne dort zu leben. Learn to see Christ. Lerne Christus zu sehen. So sind wir in der geistlichen Welt von Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But he that is spiritual judges all things. Yet he himself is judge of no man. No one can judge you. Niemand kann dich richten. You judge all things. Wir urteilen über alles mit Christus. Amen. Mm. People say you are judging me. Yes, I'm judging sagen, the spirit. Du richtest über mich, ja, aber ich richte über den Geist, der I'm durch dich spricht. Ich richte über den Geist, der durch dich spricht. Because I know the difference between Satan and Christ. Weil ich kenne den Unterschied zwischen dem Teufel und Christus. Praise the Lord. Halleluja. For who have not the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Satan was full of wisdom. Der Teufel war voll von Weisheit. The wisdom is used to deceive Eve. Die Weisheit, die er genutzt hat, um and Eva zu täuschen, die nutzt er auch heute noch, the world today. Um die Welt zu täuschen. Amen. Amen. Let's go to Revelation 9. Offenbarung. Look at Revelation 9. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Revelation 12, verse 9. Sorry. Offenbarung 12, verse 9. He said, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil. When, you know, anytime the Bible mentions serpent, you know it's talking about the devil. Weil wenn die Bibel über Schlangen spricht, geht es oft immer um den Teufel. Let's go to put something here. Let's go to Matthew 10. Matthew 10, verse 6. Matthew 10, verse 6. Look at what Jesus said in Matthew 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 10, verse 6. Vers 16. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. In the midst of wolves. Inmitten von Wölfen. It's not about people, it's about the spirit. Es geht nicht um Menschen, sondern es geht um den Geist, der dahinter ist. It's not about the people, it's es geht nicht um die Menschen, sondern der Geist, der durch diese Menschen arbeitet. Be ye therefore wise as serpents. The same serpent he mentioned here He said, be wise as serpents. It means serpent, you know, it means the devil is not foolish. Heißt, der Teufel ist nicht dumm. It means he is clever. Er ist gerissen. He said, be clever like the devil. Seid weise wie der Teufel. Because he knows how to use his wisdom. Weil er weiß, wie er seine Weisheit nutzt. At the right time. Zur rechten Zeit. He knows when to deceive you. Er weiß, wann er dich zu betrügen hat. He knows what to use to deceive you. Er weiß, womit er dich belügen kann. If somebody get in it. He knows when to come. Er weiß, wann er kommen muss. He said, be wise as serpent. Seid klug wie die Schlange. Und ohne falsch wie die Taube. If you go back to Revelation 12. Offenbarung 12. Vers 9 again. Vers 9. He said, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, Lucifer was a cherub. Erinnere dich dran, Lucifer war ein Erzengel. A cherub means a chief. Das war ein oberster der Engel. It means he had other angels before him. Er hatte andere Engel, die unter ihm waren, die er befehlen hat. Und er kann Autorität. Then we are only three. Sie waren nur zu dritt. According to the Bible, nach der Bibel. Michael, Gabriel and Lucifer. Und Lucifer. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They command other angels. They have other angels. Sie haben andere Engel. And he was able to deceive these angels. Und er war in der Lage, before that we are under him. Diese Engel, die unter ihm waren, mit they were cast out with him. Zu beeinflussen und mit runterzureißen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, as people come to church, wenn Leute zur Gemeinde kommen, and they bring people, they und sie andere people. Leute mitbringen, and once they fall, others that they bring, they come with die him. Die Leute, die sie mitgenommen most haben, most of them fall with gehen dann mit ihnen. Have you noticed it? Mm-hmm. They are fall with sie fallen dann, alle mit ihnen. Salvation is personal. Aber Errettung ist etwas Persönliches. Wenn andere fallen, heißt das nicht, dass du auch fallen musst. Learn to choose Christ. Du musst lernen, dich für Christus zu entscheiden. Don't fall with those that fall. Fall nicht mit denen, die fallen. I don't know if you are getting it. Mm. Don't fall with those that fall. Fall nicht mit denen, die fallen. I thank God for Lot. Ich danke Gott für Lot. The wife fell. Seine Frau ist gefallen. He refused to fall. Aber er hat sich geweigert. Somebody get in it. A lot of us today, lovey. Viele von uns werden aufgrund von Gefühlen, aufgrund von vermeintlicher weltlicher Liebe, hätten sie auch Gott missachtet und hätten sich umgedreht und wären auch mit mit ihrer Frau zur Salzsäule erstarrt. Das ist der gleiche Ehemann und die gleiche Ehefrau, die dich dann halt wieder misshandelt. Better choose Jesus Christ so that you can. That is how you can submit that husband to Christ. Also wir müssen uns für Jesus Christus entscheiden, damit wir diese Leute auch Christus übergeben. Look at Eve. Schau dir Eva an. Adam und Eva. I wish Adam did not eat that fruit. Hätte Adam mal nicht von dieser Frucht gegessen, vielleicht wäre heute einiges anders. Aber wegen dieser vermeintlichen Liebe hat man den Tod mitgewählt. Bösartigen Liebe. Hat man das Fleisch gewählt, hat man den Teufel gewählt und nicht Christus. Nobody. Aber niemand, manchmal ich selbst, kann mir dazwischen stehen. Ich werde mich weiterhin für Jesus entscheiden. Entscheidet euch nicht für mich, sondern für Jesus Christus. Amen. Ich sehe Christus in all meinen Kindern. Nini und ich. Ich sehe Jesus in ihr. Es geht nicht um irgendwelche Schwäger, Schwagergeschichten, sondern es geht um Christus. If I see the spirit of mother-in-law and the father-in-law, I will fight with her. Aber wenn ich diesen anderen Geist sehe von Schwäger und Schwägerin, werde ich immer wieder Streit haben mit ihr. I will never love her. Ich werde sie nicht lieben. Because I know where I'm coming from. Weil ich weiß, woher ich komme. I know the standard. Ich weiß, was für ein Standard ist, was man erwartet. Diese ganzen our children's wife, daughter-in-law, welche Erwartungen alle da sein müssen. The The expectation is so high. Die Erwartungen sind so groß. That I thank Jesus. Aber ich danke Jesus, that it's only about him. Dass nur um Jesus geht. Amen. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He loved the unlovable. Er liebt die, die nicht geliebt werden können. Amen. Amen. Listen, you know, somebody like me is not, Jesus is not supposed to even love me. Jesus sollte mich eigentlich nicht lieben, aber er liebt mich dennoch. Why we not love those? Wieso kann ich dann nicht die Leute lieben, für die er gestorben ist? Somebody get in. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Look at verse 10 of, Vers 10 of Revelation 12. You know this Revelation place. I love it. Amen. Amen. I don't even know any place. If there's any place I don't love in the Bible. And I heard a loud voice saying in heaven, now is conservation and strength and the kingdom of our God. The kingdom of our God. Das Königreich unseres Gottes. And not the kingdom of this world. Nicht das Königreich dieser Welt. Mm-hmm. Two kingdoms. Zwei Königreiche. And the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down. He uses his wisdom. Er nimmt seine Weisheit, um dich zu beschuldigen. Um dich zu verklagen. For him to be able to accuse you. Damit er dich verklagen kann, verurteilen kann und dich runterziehen kann. And make you to compare yourself to others. Und dich anfängst zu vergleichen, nutzt er Weisheit, seine eigene Weisheit. Why don't you use the wisdom of Christ? Wieso benutzt du nicht die Weisheit von Christus, um ihm zu sagen, dass er ein Verlierer ist? Du bist ein Lügner. Wie soll ich dir Glauben schenken? You can never believe a liar. Du kannst einem Lügner nicht glauben. Amen. Jesus called him the father of lies. Jesus nennt ihn den Vater aller Lügen. Of all lies. Von allen Lügen. Praise the Lord. Halleluja. Look at the victory. Schau dir den Sieg an. And they overcame by the blood of the Lamb, the blood of Jesus. Das Blut von Jesus. The period we are now. Das ist die Zeit, in der wir jetzt sind. The period of the blood. Die Zeit des Blutes. Ostern. The period of the blood of Jesus. Die Zeit des Blutes von Jesus. A reminder that the blood. Eine Erinnerung, dass das Blut uns gerettet hat. Overcame by the blood of the Lamb and by the words of their testimony, and they love not their lives unto death. Therefore rejoice ye heaven, and you that dwell in them, you better allow your dwelling place to be heaven. Lass zu, dass dein Wohnort der Himmel ist. Don't your comfort place will not be people. Dein Ruheort sollte nicht Menschen sein. Deine Beziehung mit Menschen sollte nicht deine Ruhe sein, sondern Christus. Amen. Amen. Amen. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. If you look at verse 7, look at verse 7 anschauen. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. Anytime you see Michael, you know there is war. Wenn wir Michael sehen, dann wissen wir, dass da Krieg ist. Michael is a warrior. Weil er ist ein Krieger. He comes with sword. Er kommt mit dem Schwert. Anytime, once you see Michael, you know there is war. You know, here he did not say Jesus. Jesus did not fight. Jesus. Satan is even too small for Jesus to fight. Hat nicht mit dem Teufel gekämpft, weil der Teufel ist zu klein für ihn. Michael und seine Engel fought the devil. Kämpften gegen den Drachen. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The old serpent, the devil. Die alte Schlange, der Teufel. Amen. Amen. Jesus says Satan is not stupid. Jesus sagt, der Teufel ist nicht dumm. We just read it in Matthew 10. Ich habe in Matthäus 10 gelesen, dass wir weise sein sollen wie die Because Schlange. He knows that Satan is not stupid. Weil er weiß, dass der Satan nicht dumm ist. He's so clever. Er ist gerissen. Look at how he... Control the world today. Schau dir an, wie er die Welt kontrolliert. Look at how he's, You know, his message is being taught everywhere. Wie seine Botschaft überall verkündet wird. Das Schulsystem. Everything here. Alles hier. Just look at it. The truth, you know, lies is not true. Truth is not lies. Wahrheit wird zu Lüge und Lüge zu Wahrheit. If you tell people the truth, they reject it. They accept to tell them lies. Wenn du Leuten die Wahrheit sagst, verweigern sie das. Wenn du ihnen Lügen sagst, akzeptieren sie es. Can you see how he uses his own wisdom? Seht ihr, wie er seine eigene Weisheit nutzt? He uses his corrupt wisdom. Er benutzt seine korrupte Weisheit, um die ganze Welt hinters Licht zu führen. Gleiche Weisheit nutzt er, um die Brüder zu verklagen. Wenn seine Weisheit Dinge erreichen kann, was ist mit der Weisheit von Christus in unserem Leben? Wieso funktioniert es dann nicht? Wieso können wir nicht an den Christus glauben, der in uns ist? The Bible calls him a liar. Die Bibel nennt ihn einen Lügner. The father of it. Vater aller Lügen. Amen. Amen. The first liar. Der erste Lügner. Why is he a liar? Weshalb ist er ein Lügner? Amen. Amen. Because, you know, John 8, 44. Johannes 8, 44. John 8, 44. Look at what Jesus said concerning Satan. Johannes 8, 44. Halleluja. John 8, 44. Amen. Amen. And you are of your father, the devil. Amen. Amen. And the lust of your father you will do. You choose him to be your father. You choose him to be your father. Du entscheidest, dass er dein Vater ist. And you choose Christ to be your father. Genauso entscheidest du aber auch, dass Christus dein Vater ist. Es ist eine Wahl. Your natural parents, they are not choice. Deine natürliche Familie hast du dir nicht ausgesucht. Das ist einfach so. By force. Some of us, we don't even want them. Einigen von uns gefällt das nicht. Praise the Lord. Halleluja. But Christ, you choose Christ. Aber bei Christus, da haben wir die Wahl. Amen. Amen. You choose his blood. Wir entscheiden uns für sein Blut. Amen. The natural blood, you never choose it. Wir entscheiden uns nicht für das natürliche Blut. Somebody is born. This is my mother. Hey. They can even tell you next year that after years, they will say this, another person is your mother. You are going to believe it until they check your DNA. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We choose the blood of Jesus. Wir entscheiden uns für das Blut von Jesus Christus. Amen. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abhorred not in the truth, because there is no truth in him. Praise the Lord. Halleluja. Why is he a first liar? Wieso ist er der erste Lügner? Because he abhorred not in the truth. Weil er nicht in der Wahrheit geblieben ist. You see it? He abhorred not in the truth. Er ist nicht in der Wahrheit geblieben. It means he did not remain in God's truth. Er ist nicht in Gottes Wahrheit geblieben. If you remember what we have learned about him. Wir uns daran erinnern, was wir gelernt haben über ihn. Amen. He said, let me put it this way. He did not remain in God's truth. What God called truth. Er ist nicht in Gottes Wahrheit geblieben. Therefore, the truth is not in him. Deswegen war die Wahrheit nicht mehr in ihm. It means he does not know the truth of God. Er kennt die Wahrheit. What kind of truth? Von Gott nicht. If you don't know what kind of truth, wenn du Gottes Wahrheit nicht kennst, bist du ein Lügner. I don't know if somebody is getting something here. Mm-hmm. Amen. Amen. When he speaks, wenn er spricht, he speak lies. Spricht er Lügen. He speak his own native tongue. Er spricht seine Muttersprache. Remember his name. Erinnert euch an seinen Namen. We have learned it, that he is, you know, he was the bearer of light. Er war as Lucifer. Der Lichtträger. Lucifer heißt Lichtträger. Lights mean truth. Licht heißt Wahrheit. Are you getting something? It means light bearer. Lichtträger. A bearer of light. That is Lucifer. And the light is referred to the knowledge of the truth of God. Aber das Licht verweist auf die Weisheit Gottes auch. Lucifer means one who carried the truth of God. Lucifer ist jemand, der die Wahrheit Gottes getragen hat. Somebody getting it. He abandoned it. Er hat diese Wahrheit verweigert. He's supposed to carry. Er hätte sie tragen müssen, die Weisheit Gottes. Now he is opposite. Jetzt ist er ein Feind der Wahrheit. The first liar. Der erste Lügner. And the father of lies. Und der Vater aller Lügen. If you know somebody that is a great liar. Wenn jemand kennt, der ein großer Lügner ist. I mean whenever this person opens his mouth. Wenn auch immer diese Person. There is no truth coming from there. Da kommt keine Wahrheit, sondern immer nur Lügen. And you know that. Und du weißt das. What do you do with such? Was machst du mit solchen Leuten? Will this word mean anything to you? Werden dir deine Worte etwas bedeuten? Will this word mean anything to you? Werden dir seine Worte etwas bedeuten? Except you are a liar, you cannot even believe it. Und this word will not even affect you. Du bist selbst ein Lügner, sonst wirst du das nicht glauben. Are you getting it? Satan accuses you. Der Teufel, er ist derjenige, der uns immer wieder verurteilt. Er verurteilt uns. Er bringt diese bösartigen Gedanken in unseren Kopf. Du kennst ihn als ein Lügner. Wie kannst du so einer Person glauben? Why should his word mean anything for to you? Wieso sollten seine Worte überhaupt Wert haben für dich? Amen. That is affecting you that you are now comparing yourself to others. Dass es dich so sehr mitnimmt, dass du sogar anfängst, dich mit anderen zu vergleichen. I don't know if somebody is getting it. Amen. Amen. You know. The first to build the house, if you build the house first before me, you build the old one. Wenn du ein Haus vor mir baust, ist dein Haus älter als meins. If you build the house 10 years ago, if I'm going to build today, my own will be newer than yours. Wenn jemand vor 10 Jahren ein Haus gebaut hat und jemand erst heute ein Haus baut, ist das Haus von heute neuer als vor 10 Jahren. Allow the lost time to be your. Lass zu, dass die Zeit des Herrn auch deine Zeit ist. Sei nicht in Eile. Why don't you be like your father? Wieso bist du nicht wie dein Vater? When he came here, he was never in haste. Als er hier war, war er nie in Eile. Is somebody getting it? He was never in haste. Er war nie in Eile. Er war nie gestresst. You know, Lazarus. That's all. You heard he was sick. Jesus hat gehört, before dass er coming there, it was 4 days after his death. Today, he will borrow somebody's leg and be running. Und aber heute würden wir uns die Beine von irgendjemandem ausleihen und damit rennen. Amen. Let us go there before he dies. Wir müssen uns beeilen, bevor er stirbt. You know, Jesus is so cool. Aber Jesus war einfach so gelassen. Amen. Amen. He was never in haste. Er war nie in Eile. That is your father. Das ist dein Vater. That spirit of hasty destroys. Ständig in Eile sein, zerstört. Does it belong to you? Das gehört his nicht zu dir. His system is Seine not Seele. Rest. Ist in Ruhe und in Frieden. It's not hectic. There's no stress. Hektik und im Stress. In his kingdom. No stress. Es gibt keinen Stress. Jesus was never in stress when he Jesus war nie im Stress, als er hier war. You know, when you know, what do you call it? Jairus went to ist zu ihm gekommen, weil er wollte, dass seine Tochter geheilt wird. It took Jesus 2 days to get it. Und es hat auch wieder 2 Tage gebraucht, bis Jesus überhaupt da war. And before that, when he got there, als er da war, war das Kind schon verstorben. They said he's dead. No, he said I am the resurrection and the life. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Praise the Lord. Halleluja. Believe your father. Glaube deinem Vater. There's nothing dead before me. Es gibt nichts, was tot ist vor mir. I give life. Ich schenke Leben. Without me, there's no life. Ohne mich gibt es kein Leben. The art of life is Der here. Anfang von Leben ist hier. And not dead can speak. Und der Tod kann das Amen. Nicht überwältigen. Is somebody getting it? Amen. That is your father. Das ist dein Vater. Mm. God gave him wisdom. God had invited him. Everything he had. That's Lucifer. Lucifer. The Bible says his heart became proud. Die Bibel sagt, dass sein Herz stolz wurde. Es wurde erhöht wegen seiner Schönheit. Es gibt viele Dinge, die unser Herz stolz machen. Und dafür sorgen, dass wir uns nicht demütigen können. Was wir anderen antun, wenn andere uns das antun würden, würde uns das passen, würde uns das gefallen. Wir danken Gott für die Feierlichkeit gestern. Of Christ. Als wir Christus gestern gefeiert haben. How a lot of you were here for hours upon hours. Viele von euch waren hier Stunden über Stunden. You know, if I just go there and spend 1 hour, 2 hours, or 30 minutes and just leave. Wenn ich dorthin komme, if people do it in my body, will I love it? Wenn ich einfach nur da hinkommen würde, um ein paar Sekunden, Minuten da zu sein, würde mir das selber auch gefallen, wenn man das bei mir machen würde. Jesus said, "What you know, what we don't want others to do to us, don't do it to them." You sag uns, we don't take revenge. We just listen to Christ. But it's anderen just antun, that he gave me to give you. Das, was wir, was wir nicht wollen, dass andere uns antun, sollen wir auch nicht zurückmachen. Praise the Lord. Halleluja. You know how we treat Jesus Christ. Wir wissen, wie wir Jesus behandeln. If he treat us that way, wenn er uns so behandeln würde, Amen. How we treat him. Wir ihn behandeln. We are coming, I'm coming. Days will pass, I'm coming. Jesus will tell you, I'm coming. Days will pass, you are still there. Wenn Jesus sagen, immer wieder Sachen verschieben würde. Praise the Lord. Halleluja. He loves repentance. Jesus liebt Buße. And I thank God for all of you in this ich danke ministry. Dem Herrn für alle von uns in der Gemeinde. Ich sehe, wie ihr Buße tut. Amen. How you love correction. Wie ihr Belehrung liebt. Amen. Amen. And a lot of you correct me also. Viele von euch belehren auch mich. Praise the Lord. Hallelujah. I'm just Christ's baby. That's ich bin Christus Amen. Baby. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Satan's heart became proud, lifted up because of his beauty. Das Herz des Teufels wurde stolz. Let's go to Ezekiel again, please. Ezekiel wieder. We have some time. Amen. Amen. Before, let me see. Before 17, let's go to verse 15. Before Ezekiel 15. 15. Verse 15 of it. Amen. Amen. 15. Ezekiel 28, verse 15. It said, thou art perfect. In your ways, from the day that thou were created, till iniquity was found in thee. He was perfect. Er war vollkommen in his ways. In seinen Wegen. Until wickedness was found in him. Bis Boshaftigkeit in seinem Herzen geworden ist. You know that you are having relationship with the Lord. Dass du Beziehung mit dem Herrn hattest. Does not mean you are going to continue. Heißt, dass es weiterhin so bleiben wird. Amen. Amen. And if our focus is not Christ, unser Fokus nicht Christus ist, ist eine Frage der Zeit. Satan was perfect. Der Teufel war vollkommen. It means God's way, the true God's way was his ways. Das heißt, die Wege des wahrhaftigen Gottes waren seine Wege. Bis zu einem Tag. Amen. Amen. We just pray that they never come to us. Wir beten dafür, dass dieser Tag niemals bei uns ankommen wird, indem wir auf einmal anfangen gegen Gott, gegen Christus, gegen Kinder Gottes. No, every time I think of some people that I know. Immer wenn ich über Leute nachdenke, how they were so full of Christ. Wie sie so voll waren von Christus. And today, und heute. It's like struggle. Es ist wie ein Kampf. The labor is so difficult. Und es so schwierig ist. I don't know, are you getting it? How so free? He wants us to return to our first love. Wie wir vorher so frei waren und er möchte, dass wir zurück zu unserer ersten Liebe gehen. Amen. So if you are not cold or warm, wenn du nicht kalt oder heiß bist, werde ich dich ausspucken. Please go there. Let's go there. Revelation. Offenbarung. Let us go there. Praise the Lord. Halleluja. It's not I'm there, I'm not there. Wir müssen uns entscheiden. Revelation 3. Offenbarung 3. From verse 13. Vers 13. So he that hath ears, let him hear. Let him hear what the Spirit said unto the churches. Mm. The churches is you and me. Die Gemeinde bist du und ich. Somebody get in it. Amen. It's talking to you and me. Es geht um dich und mich hier. Amen. Amen. And unto the angel of the church of the Laodicean, write, these things said the Amen, and faithful, and true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that I am neither cold nor hot. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot be in between. Du kannst nicht dazwischen stehen. Christ, entweder Christus hundertprozentig oder die andere Seite. I know your works, that thou art neither cold nor hot. I would thou were cold nor all hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will pour thee out of my mouth. Is that, I will not want Jesus to spit me out of his mouth. Ich will nicht, dass Jesus mich ausspuckt. I want to remain in his mouth. Ich möchte in seinem Mund bleiben. Amen. Amen. He said, if you are not here 100%, wenn ich hundertprozentig hier bist, wird er dich ausspucken. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. He said, but because thou said, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. Allow it to be Christ. Lass zu, dass es Christus ist. Amen. Amen. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of your nakedness do not appear, and anoint your eyes with eye salves, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chastise. As many as I love, I correct. Alle, die ich lieb habe, die überführe ich. Überführung ist nicht Hass. If I am correcting you, wenn ich euch belehre, dann ist es Christus, der uns belehrt. Und das ist Liebe und nicht Hass. That's what the Bible is saying here. Das sagt uns Bibel hier. Be zealous, therefore, and repent. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He said, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him, and I will sup with him, and he with me. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. He that hath ears, let him hear what the Spirit said unto the churches. Oh, interesting. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are we here, please? Mm-hmm. Amen. Amen. Know that Satan is a liar. Wisst ihr, dass der Teufel ein Lügner ist, ein Verlierer? Amen. Amen. He was once perfect. Er war einst vollkommen. Until wickedness was found in him. Bis die Bosheit in ihm gefunden Amen. Wurde. Amen. He was once holy. Er war einst heilig. He was once pure. Er war rein. There was nothing in this angel that was corrupt. Nichts an ihm war verunreinigt. Until one day. Bis zu einem Tag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We'll go back to Ezekiel 28. Amen. Ezekiel 28. Let's go to verse 17. Vers 17. Please don't allow anything to take you away from Jesus. Lass nicht zu, dass euch irgendetwas von Jesus wegnimmt. Amen. Amen. Praise the Lord. Return to Him with your full mind. Komm zurück zu ihm mit vollem. Amen. Mit all eurem Sein. Verse 17, this time. He said, your heart was lifted up because of your beauty. Thou art corrupt. Thou hast corrupt your wisdom by reason of your brightness. You see it? His wisdom was corrupt. Seine Weisheit war verunreinigt. Are we there, please? Mm-hmm. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Satan did not lose his wisdom. Der Teufel hat seine Weisheit nicht verloren, als er gefallen ist. It's only corrupted. Sie wurde nur verunreinigt. He is still wise, but his wisdom er ist noch weise, corrupt. Aber seine Weisheit ist korrupt. It means pervert. Das heißt perversiert. Mm. Again, Satan is not stupid. Der Teufel ist nicht dumm. He knows a lot of things. Er weiß viele Dinge. Knows a lot of the modern man. Modern er weiß vieles, human. Mehr als wir selber wissen. Amen. He was so close to God. Er stand Gott so nah. You know, when people, im engsten Kreis if you, people close to you. Im engsten Kreis. We know you more than people outside. He und was so close to God. Der Teufel war im engsten Kreis von Gott. Praise the Lord. Hallelujah. If you read Ezekiel 28:1-10. Geht es um Verunreinigung, was passiert ist. Und denke nicht, dass der Teufel dumm ist. Er ist immer noch weise. Amen. You know, we have just read Matthew 10. Wir haben gerade Matthäus 10. When Jesus sent them, he said, Jesus sie geschickt hat, gesagt hat, seid weise wie die Schlange. Who ordained Satan? Or let me say Lucifer. Wer hat Lucifer gesalbt? Gott. Who anointed him? Wer hat ihn? Who ordained you? Wer hat euch gesalbt? Das ist der gleiche Gott. Who anointed you? Wer hat euch gesalbt? Das ist der gleiche Gott. It's not the anointing of man, it's the anointing of God. Das ist nicht die Salbung von Menschen, sondern von Gott. That of man. Ich glaube nicht an die Salbung von Menschen. Amen. Mm-hmm. Who gave Lucifer the wisdom? Wer gab Lucifer diese Kraft? Es war Gott. The wisdom you have today, die Weisheit, die wir haben heute, wer hat sie uns gegeben? Who gave it to? Wer hat uns Christus gegeben? Christ Christus selbst hat uns diese Weisheit gegeben. Deswegen verweigere das, dass irgendeinen Tag, dass du irgendwann ihn verweigerst. On Wednesday we were in Romans 11:29. Am Mittwoch waren wir bei Römer 11. Where we read that the gift and the calling of God are without repentance. Dass die Gaben von und die Berufung Gottes ohne Wiederkehr ist. When Satan fell, als der Teufel God ist, did not take back what he gave him. Hat Gott nicht ihm die Sachen weggenommen, die er ihm gegeben hat. His gift and his calling, seine Gaben are without repentance. Sind ohne Rückkehr. Praise the Lord. Amen. When he gives you something, if you turn against him, he will leave it for you. Selbst wenn du dich gegen ihn wendest, wird die Sache immer noch bei dir sein, aber die Sache wird nicht gleich bleiben. Weil wenn du verunreinigt bist, ist, weil du ihn nicht mehr hast, ist auch diese Sache verunreinigt. Why? Because he's a faithful God. Weil er ein treuer Vater ist. Er hält sein Wort. It's not normal. If you don't do it, just give it back to me. I know I do it all the time. Bei der Mensch ist so das, okay, wenn du das nicht machst, dann gib dir das zurück. We do it. Wir machen das. Wir nehmen das zurück. I will never be there for her again. Ich bin nie mehr wieder für diese Person da. Weil die Person mich nicht belohnt hat, weil sie sich nicht bedankt hat. Praise the Lord. Halleluja. We talked about how he uses his wisdom to form different religions. Wir haben darüber gesprochen, wie er seine Weisheit nutzt, um verschiedene Religionen zu formen. And also different things people believe. Auf verschiedene Dinge, die Menschen glauben, kommen auch von ihm. Different things. Verschiedene Dinge. We were in Acts 23, verse 8. Wir waren in Apostelgeschichte. Let's go to this very one. Amen. Acts 23, verse 8. Apostelgeschichte. No, that will be me. There are many churches. 23. If you want me, if I don't go here, go there. You know, we might believe the same thing, but do we have the same Father? Leute sagen, es gibt viele Gemeinden, wo man hingehen kann, aber predigen sie auch die Wahrheit? Haben sie alle den gleichen Vater? I am sure of this place. Ich bin mir sicher, was hier abgeht. I trust you, ich traue diesem Ort, is everything for us. Weil er hier alles für uns ist. In Vers 8. Apostelgeschichte 23, 8. But the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit. But the Pharisees confess both. The Pharisees believe what you believe. Die Pharisäer glauben das, was du glaubst. And Jesus said, your father Aber is Jesus the sagt, devil, Vater, ihr Vater ist der Teufel und nicht der wahrhaftige Gott. Amen. Churches can believe, you know, Kirchen. What you even believe. Aber heißt es, dass wir den gleichen Vater haben? Praise the Lord. Halleluja. In Matthäus 7 steht, wir sollen uns in Acht nehmen vor falschen Propheten, Pastoren. Falsche Gemeinden sind überall. The outside is what you can see. Das Äußere ist das, was du the siehst. Inside you can never das Innere see. Siehst du nicht. Praise the Lord. Halleluja. You know, if I give example of the children of Israel. Wenn ich ein Beispiel gebe mit den Kindern Israels. You know, the Christians, they believe that they are going to be saved. Christen glauben, dass sie alle gerettet werden. I heard it from some people. Amen. Mm. They believe the children of Israel they are going to be saved. Sie glauben, dass die Kinder Israels gerettet werden. Because these people, these people that are saying it, they don't even know the difference between the spirit and the flesh. Die Leute, die das sagen, kennen den Unterschied zwischen Geist und Fleisch nicht. They don't know the difference. Sie kennen den Unterschied nicht. Amen. Amen. The Bible, until it is revealed by the Holy Spirit, it is the flesh. Erst wenn uns Bibel offenbart wird, ist sie nur Fleisch. When Jesus asked the disciples, als Jesus die Jünger gefragt hat, who do men think I am? Für wen halten sie die Menschen? They said prophet. Good sie haben gesagt, ein Prophet, nein, guten Menschen. But what about you? Gesagt. Aber was mit uns? That revelation came from God. Diese Offenbarung von kam von Gott. Amen. Durch Petrus. It need to be revealed. Es muss offenbart werden. In Matthew 11, Jesus said, until he revealed them to you, you cannot know him. Matthäus 11 sagt er, dass erst wenn ich euch das offenbare, könnt ihr das erkennen, denn alles wurde mir gegeben. Nur wenn ihr das mir offenbart, nur wenn ich euch das offenbar, könnt ihr das erkennen. The things of this world. Die Dinge dieser Welt. People learn it from youth. Leute lernen die Sachen von Geburt auf. The wisdom of this world. Die Weisheit dieser Welt. The people, you know, children, they will, you know, especially nowadays. Besonders heutzutage. This Google. Das Internet. The Internet. Amen. Children notice more than adults. Kinder wissen mehr als Erwachsene schon. They are learning so fast. Und lernen so schnell. They learn, you know. When we came to Deutschland, there was a program where they were showing them, they show people naked. That is, we call it tutti frutti. Gab es eine Sendung, wo man Leute immer nackt gezeigt hat. They show it midnight. Das haben sie immer spät nachts so gezeigt, children will not watch it. Damit Kinder sich but nicht now, anschauen. Aber heutzutage handy. Kann man sich sowas auf dem Handy einfach angucken mittags um 3. Everything they are there. Alles ist einfach erhältlich. Can you see the wisdom of Satan? Wie Weisheit dieser des Teufels. And Jesus said more people are going to hell. Jesus sagt, noch mehr Leute gehen in die Because Hölle. You know how to use his own wisdom. Weil der Teufel weiß, wie er seine Weisheit nutzt, einzusetzen hat. God's children, they Kinder Gottes, wir glauben an das Fleisch. In John 3, 16. You know, the Bible says for God so loved the world. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und nicht Gott hat die Kinder Israels so sehr geliebt. Amen. To look at Christians today. Wenn wir uns Christen anschauen, ihnen geht es immer um das Volk Israel. Sie beten für Israel. What is your problem? There is no difference between Israel as a country and Nigeria as a country. Es gibt keinen Unterschied zwischen Israel und Deutschland oder Israel, Nigeria oder sonst wo. And John 6:37, Jesus said, "Whoever come to me, I will not cast out." Und Jesus sagt in Johannes, dass wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen. That's open ticket. Das ist ein frei, amen. For everybody, eine whoever. Offene Tür für jeden. It means he is not the one that chooses. Er ist derjenige, der entscheidet. Amen. He knocks. Er klopft an, have to open for him, aber du musst ihm die Tür öffnen. Is somebody getting it? You know, the Torah says, "You choose me, choose life." In 5. Mose lesen wir, dass er sagt, dass wir uns für das Leben entscheiden sollen. Amen. Amen. In John 6:37, whoever come to me, I will in no wise cast out. Sagt er, wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen. What God gave Satan, or Lucifer, he did not take back. Lucifer gegeben hat er ihm nicht weggenommen. Just like the children of Israel. Genauso wie bei den Kindern Israel. Er gab ihnen Reichtum. What the natural people we call wealth. Was die natürlichen Menschen Reichtum nennen würden. If you look at Israel today, Israel beispielsweise. They are wealthy. Sie sind sehr reich. Amen. But that is not salvation. Aber das ist nicht ihre Errettung. Praise the Lord. Halleluja. Salvation is only through Christ. Errettung ist nur durch Jesus Christus. He promised them blessing through Abraham. Er hat ihnen einen Segen versprochen durch Abraham. Amen. Amen. Naturally they are blessed. Natürlich gesehen sind sie gesegnet, die Israeliten. But that does not mean they are saved. Aber was heißt, dass sie errettet sind? God promised them blessing through Abraham. Gott hat ihnen den Segen versprochen durch Abraham. God gave. Gottes Gabe and his calling und Berufung nimmt er nicht zurück. They are still blessed today. Und diese Leute sind bis what heute noch gesegnet. Das ist der natürliche Mensch Segen nennt. To be naturally blessed. Natürlich gesegnet zu sein ist nicht Errettung. Amen. We are talking about salvation. Wir reden über Rettung. And not about having money, having cars. Nicht darum, Geld zu haben, Autos zu haben. You know, Abraham, in Genesis, go to it, Genesis 13, verse 2. 1. Mose 13, Vers 2. Genesis 13, verse 2. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 13, verse 2. Somebody to help us to read. Virginia, can you help us to reach that? I want to be used to your name. Praise the Lord. Genesis 13, verse 2. Esther Mose. Amen. Esther Mose 13, Vers 2. Abraham hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold. Er wanderte von einem Lagerplatz zum anderen weiter, von Negev bis nach Bethel. Danke, da ist ein Lohnschatz. And Abraham was rich in cattle, in silver and in gold. Amen. Amen. He was rich. Er war reich. Amen. Amen. Very rich. Sehr reich. But that is not salvation. Aber das ist nicht Errettung. Amen. Amen. Abraham was wealthy. Aber that reich. Is not salvation. Aber das ist nicht Errettung. It's only through Christ. Nur durch Christus haben wir Errettung. Without Christ, they will all go to hell. Gehen sie alle in die Hölle. The children of Israel. Selbst die Kinder Israels. Amen. Amen. Not the rich man and Lazarus. Reichmann und Lazarus. That rich man was rich. Dieser Reichmann war reich. But he did not make heaven. Aber er hat sich in den Himmel geschafft. Abraham, very rich. The children of Israel, they are rich. Abraham, die Kinder Israels, sehr reich. The promises of the promise. They know there is the spiritual promise. Es gibt geistige Versprechen. Amen. That through Christ we can achieve. Die wir nur durch Christus haben. Und das ist ewiges Leben mit ihm. Amen. Amen. Der Reichmann Lazarus war reich, aber er hat es nicht in den Himmel geschafft. Er war nicht errettet. Römer 2, 28 bis zum Ende geht es um die wahrhaftigen Juden, die nur durch Christus wirklich Juden sind. Römer 9, 1 bis 5. Das steht da alles. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, just some minutes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Romans 2. Römer 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 2. Please always open the Bible. It is very, very good for all of us. Amen. Amen. Es ist mal besser, mit die Bibel aufzuschlagen. Ihr sollt euch daran gewöhnen. Amen. Amen. Romans 2. Römer 2. Help us to read verse 28. Vers 28. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Romans 2. Eigentlich müsste Elias lesen, ne? Also. No problem. I won't have to be part of it. Amen. Yes. Verse 28. He said, for he is not a Jew, which is one outwardly. Amen. Is this difficult to understand? Mm-hmm. It's not a Jew that is outwardly. You are not a Jew because of your country. Du bist kein Jude wegen deinem Land. So let through Christ. Sondern durch Christus sind wir Juden. Neither is that circumcision which is outward in the flesh. It's no longer about cutting of the body. Es geht nicht mehr um die Beschneidung am Fleisch, sondern die Gedankenerinnerung, dass Christus in deiner Seele ist. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the latter, whose praise is not of man, but of God. Amen. Can you see something here? Can you see what Christians, what they follow, is evil? Yeah. Can you see the evil of churches today? Das Böse der Gemeinden heutzutage. It's a pity. Das ist traurig. Very sad. Das ist sehr traurig. Amen. Amen. If you leave Egypt, you have to take your heart away from Egypt. Wenn du Ägypten verlassen hast, sollte dein Herz auch weg von Ägypten sein. The old is, it is over with the old. Es ist vorbei mit dem Alten. You are still attached to the old. Aber man ist immer noch verbunden damit, mit dem Alten. Yes, through Abraham, Israel, amen. But now is the period of Christ. Ja, durch Abraham war man. It is all about Christ and no longer Abraham. Israel, aber jetzt geht es um Jesus Christus, nicht mehr um Abraham. Religion fight over Abraham today. Religion, yeah. Sie kämpfen um Abraham. Judaism, das Judentum. The Muslim, Islam. The Christian, das Christentum. They fight over Sie kämpfen Abraham um Abraham. God, they still see him as their father. Weil sie ihn immer noch als ihren Vater, als ihren Vater sehen. Father. Aber Christ ist unser Vater. Amen. Amen. Amen. Go to Romans 9. Römer 9. Amen. Romans 9, please. Praise the Lord. Hallelujah. 2 will help us to read verse 1 and 2. Romans 9, verse 1 and 2. And above 2 will help us to read 3 to 5. Römer 9, 1 bis 2. Die Botschaft, die Fertigkeit, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Gesetze, die Ges Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. I said the truth in Christ. I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Mm-hmm. Our conscience bear us witness in the Holy Ghost. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. The Holy Ghost is the one that helps us to purge our conscience. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns hilft, unser Gewissen zu reinigen. That I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accused from Christ. For my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Is somebody getting something here? Mm. According to the flesh. Nach dem Fleisch. Verwandt nach dem Fleisch. Family of the flesh. Verfleischte Familie. Once you come to Christ's world, it's not a. Wenn es um Christus geht, geht es nicht mehr um die Familie des Fleisches. The earlier you are out of there, the better. Umso früher du heraus bist, umso besser für dich. You are joking with death. Weil wir uns mit dem Tod spielen. It should be Christ. Es sollte Christus allein sein. That is salvation. That is freedom. Der Errettung ist der Freiheit. That is freedom from the evil world. Der Freiheit ist von der bösartigen Welt. Freiheit von Satan. He said we have been delivered from this present evil world. Weil wir wurden errettet aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit. Evil world see the flesh. Die böse Weltzeit sieht das Fleisch, die Fleischfamilie und nicht die Familie in Christus. Unsere wahre Familie sind Kinder Gottes. Wir werden für immer zusammen sein. Aber die anderen, es wird an dem Tag, wenn diese Menschen in die Hölle gehen und du selbst in den Himmel, wird es so schmerzen, dass du dir sogar wünschen würdest, gar nicht mit ihnen verwandt gewesen zu sein. Jesus Christ for them. Entscheide dich für Jesus Christus, für sie. Wie entscheidest du für sie, für Christus? Amen. Don't reject Jesus Christ and choose them. Verweigere Jesus nicht. Choose Christ. Wähle Jesus. Und wenn es heißt, sie zu verweigern, dann ist das so. So übergeben wir diese Menschen Christus. Vielleicht braucht es Jahre, vielleicht braucht es Zeit. Der Herr ist aber was immer wir ihm übergeben, wird er auch aufbewahren. Wenn wir etwas lieben und es behalten wollen, dann gibt es Jesus. Amen. Submit it to Christ. Übergebe es Jesus. Übergebe das Christus, indem du dich für Christus entscheidest. Wenn wir uns für den Menschen entscheiden, werdet ihr beide in dieses Loch fallen. Praise the Lord. Halleluja. Two wrong can never make it right. Mm. You know that. Two wrong. They are wrong and you are joining them can never make it right. Nur weil ihr gemeinsam falsch liegt, heißt nicht, dass ihr dann auf einmal richtig seid. Praise the Lord. Halleluja. He said, who are Israelites? To whom profane the adoption and the glory and the covenant and the giving of the law and the service of God and the promises. Can you see the family of the flesh? See the family of the flesh? Who are the father and of whom as concerning the flesh, Christ came, who is over all. God bless forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Do you remember when Jesus Christ came? Uns erinnern, als Jesus Christus gekommen ist. He did. He told when he sent. When he sent the disciples. Als er die Jünger geschickt hat. He said they should not preach in among the Gentiles, but among the Jews. So hat er gesagt, sie sollen nicht unter den Heiden predigen, sondern bei den Juden. And you know, and when a woman. The woman Jesus called a dog. Diese Frau, die Jesus einen Hund genannt hat. Jesus hat eine Frau einen Hund genannt. And that woman came. Diese Frau wanted something from Jesus. Ist dann aber doch zu Jesus gekommen und hat wollte was von Jesus. And Jesus said, "That this food is not for dogs, it's for children." Und Jesus hat zu ihr gesagt, dieses Essen ist nicht für Hunde gedacht, sondern für Menschen. Because the period of, you know, this period. period has not come. The Weil period that the Gentiles are to be saved. Die Zeit only through Christ. Jesus have to pay the price. War noch everything. Nicht gekommen. Dass Heiden auch errettet werden. Er musste erstmal sterben und auferstehen, damit Heiden auch errettet sind. Amen. And Jesus called her a dog. Und Jesus hat zu ihr gesagt, sie ist ein Hund. You see that? Amen. The woman Jesus called a dog. Amen. And this woman said, diese Frau hat dann gesagt, even the dog can eat from what fall down from the table. Die Frau hat dann gesagt, aber Hunde können doch das essen, was dem Menschen vom Teller fällt. Und dann hat Jesus gesagt, auch wenn es noch nicht in eurer Zeit ist, werde ich euch das dennoch übergeben. Weil du hast noch nicht mal Anstoß daran genommen, dass ich dich einen Hund genannt habe. Amen. Du hast dich gedemütigt. Is somebody getting it? He loves humility. Er liebt Demut. You want us to humble. Er möchte, dass wir uns demütigen. You cannot humble before one another. Wenn wir uns nicht gegenseitig voreinander demütigen können, können wir uns auch nicht vor Christus demütigen. Christus, den wir sehen, ist hier. Amen. I humble myself before you. Deswegen demütige ich mich vor euch. So you call me Mama. Ach, wenn ihr mich Mama nennt. And I call you children. Und ich nenne euch Kinder. I don't see you also, I see the Christ. Ich sehe aber nicht euer Äußeres, sondern Christus in Amen. Euch. Amen. That's what I value. Das schätze ich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then in verse 6. Vers 6. He said, not as though the word of God had not, had not effect. For they are not of Israel, which are of Israel. Amen. Amen. Neither because they are the seed of Abraham are they all children. But in Isaac shall your seed be called. I will be surprised if Ishmael is in heaven. Ich wäre verwundert, wenn Ishmael im Himmel ist. Ich wäre verwundert darüber. Amen. Amen. You know, God bless him naturally. Gott hat ihn gesegnet. He also blessed him. Er hat ihn auch gesegnet. He also blessed Ishmael. Ishmael wurde auch gesegnet, aber das war nicht Errettung. Das war nur Segen. That's not salvation. People say, yeah, Abraham, God bless them also. What? We are talking about salvation and not just what man called blessing. Wir reden hier über Errettung, nicht über das, was der Mensch Segen nennt. It's only through Christ. Nur durch Christus. I am the way, the truth and the life. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Abraham. Nicht durch Abraham. Sent by me. Nur durch Jesus Christus. Amen. Amen. Amen. Amen. Verse 7 again. Neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac shall their seed be called. Why? Because of Christ. Yeah. In Christus. That is, they which are children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Is this? Praise the Lord. Hallelujah. Allow him to give you your husband, your Lass wife. Zu, dass er dir deine Frau gibt, deinen Ehemann gibt. Amen. Can marry five husbands, none of them is Du kannst fünfmal heiraten und nichts davon ist von Christus. Five wives. Fünf Frauen heiraten und nichts davon ist von Christus. Amen. Abraham had, you know, Ishmael. Ishmael was there. Ismael war da. Amen. You can have 10 children. Du kannst 10 Kinder haben. Keiner von diesen Kindern ist von Christus. Praise the Lord. Amen. I reject whatever is not coming from Aber Jesus. Ich verweigere alles, was nicht von Christus ist. Amen. It's better I don't have. Es ist besser, es gar nicht zu haben, als etwas zu haben, was nicht von Christus It's ist. It's better I don't have at all. Es ist besser, es gar nicht zu haben. Amen. Amen. He said, you are the... That of the flesh, they are not the children of God. Das vom Fleisch, they are the children of Satan. Das sind nicht Kinder Gottes, das heißt, sind die Kinder des Teufels. For this is the word, promise, verse 9. At this time will I come, and Sarah shall have a son. And not only that, but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children be not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, Not of works, but of him that calleth. Not of work. Nicht durch Werke. One, you know, he was this. Rebecca was pregnant of twins. Rebecca hatte Zwillinge. I don't know if you know the story. God hates one. Gott hat einen gehasst und den anderen hat er geliebt. Yes, I thought about it. I said, how would you love somebody that is not able? Wie kann man denn jemanden hassen, der nicht mal geboren ist? How would you love somebody that I know? Okay, you can love, but what about hate? Wie kannst du denn etwas hassen, das nicht mal geboren wurde? Just last week he helped me to get it. Letzte Woche hatte mir das Verständnis dafür gegeben. He said he wants to hate us. Er hat uns einst gehasst, but now he loves us. Aber jetzt and liebt er uns. How he was that? How is hating us was not based on what we did. Aber dieser Hass hatte nicht auf das basiert nicht auf dem, was wir getan we haben. Wir haben die Sünde geerbt. So also, his loving us is not based on what we do. Also unsere, seine Liebe für uns basiert auch nicht auf das, was wir getan haben. Holiness and righteousness is our inheritance. Heiligkeit und Gerechtigkeit ist unser Erbe durch Christus. We inherit it from Christ. Amen. That's why the Bible said, put him on. Das heißt, wir sollen ihn anziehen. Put on your holiness, the holiness of Jesus. Wir sollen diese Heiligkeit von Christus anziehen, indem wir auf sein fertiges Werk schauen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Look at the Bible. People say it's simple. It's really simple. Wenn die Bibel anschauen, Leute sagen, es ist einfach. Und es ist einfach, wenn man zulässt, dass der Heilige Geist einem das erklärt. Amen. Amen. You allow the Holy Spirit. Wir zulassen, dass der Heilige Geist das erklärt. Aber wir fragen, lass mir zu, dass der Heilige Geist das erklärt. Amen. As it is written, Jacob, look at it again. Verse 11. For the children be not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob, Jacob have I loved, but Esau have I hate. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. If you go to Malachi, it's also in Malachi. Go to Malachi 1. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see the time. Okay, sorry, the time. Malachi. Go to Malachi. Amen. Amen. Letztes Buch im Alten Testament. Praise the Lord. Halleluja. Malachi 1. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. Verse 2. Yeah, chapter 1. I have loved you, said the Lord. Yet you say, wherein hast thou loved us? Was not Esau, Jacob's brother, said the Lord. Yet I love Jacob. And I hate Esau. And let his mountains and his heritage waste for the dragon of the wilderness. Amen. Amen. He loved one and hate one. Er hat einen geliebt und den anderen gehasst. Twins. Zwillinge. It's not about flesh. Es geht nicht um das Fleisch, sondern den Geist. Twins. You know, if you are a twin. Nur ein Zwilling, you know, in Nigeria they love twins. So in Nigeria liebt man Zwillinge. I hate twins. I don't know if it's other places, maybe. It's even better to be alone. Es ist besser sogar alleine zu sein, als zusammen mit ohne Christus. Amen. Amen. Because you know, brothers and sisters. Geschwister. You know that day in heaven. Dieser Tag am Himmel. If you are in heaven. Wenn du im Himmel bist. And your twin brother or your twin sister is in hell. Zwilling ist in der Hölle. I don't know if you are getting it. I know brother is a brother, sister is a sister. Ich weiß, ein Bruder ist ein Bruder, eine Schwester ist eine Schwester. That is why I choose Jesus for deswegen entscheide ich für Jesus für sie. Hilf ihnen, sich für Jesus zu entscheiden. Amen. Use every opportunity to preach jede Situation, um Christus zu predigen. Ignoriere sie nicht. Don't be worried about them. Mach dir aber auch keine Sorgen Jesus um sie. Because if you are worried, it means you are opposite faith. Weil wenn wir uns Sorgen machen, sind wir nicht im Glauben. But be worried means fear. Weil Sorgen heißt Angst. Trust your father. Vertraue deinem Vater. That said that whatever you committed to was immer du in seiner Hand gibst, hat er schon erfüllt. Somebody getting it. That said whatever you give him. Was immer du ihm gibst, ist gut aufbewahrt. He's the only one that can keep it. Er ist der Einzige, der es aufbewahren kann. Amen. Amen. Maybe we have to stop here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So we stop here, please. Amen. Amen.